Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 24. Dezember 1787. Schon die Physiognomie deines letzten Briefes machte mir Freude. Man sieht es einem Briefe leicht von außen an, ob er aus Vergnügen oder Pflicht geschrieben ist. Auch ward meine Erwartung nicht getäuscht, nur manchmal solche Briefe, und du wirst keine Klage von mir hören. Ich weiß wohl, dass nicht jede Stimmung zu einem solchen Briefwechsel taugt, und ich bitte dich in vollem Ernste, nie an mich zu schreiben, als wenn du einen Trieb dazu hast. Wichtige Vorfälle, die dich betreffen, kannst du uns mit ein paar Zeilen melden. Dies ist alles, was wir von dir verlangen. Ein einziger solcher Brief wie der letzte kann mir auf lange Zeit wieder Mut machen, mich über Dinge, die ich mit mir herumtrage, gegen dich zu öffnen. Aber ohne solche Aufmunterungen, muss ich dir gestehen, bin ich zu stolz, mich dir aufzudrängen. Die Nachrichten von deiner Reise waren unterhaltend, und es hat uns gefreut, dass du deine Zeit angenehm zugebracht hast. Nur hätten wir auch etwas von deiner Schwester und Reinwald zu erfahren gewünscht. Dass deine Idee von der Wieland nur ein hingeworfener Gedanke war, hätte ich wirklich nicht aus dem feierlichen Gewand vermutet, worein du sie kleidetest. Desto besser übrigens, es wird dir aber einmal Spaß machen, deinen Brief darüber zu lesen. Über deine Frage mit Charlotten habe ich nach dem, was du darüber schreibst, allerlei Hypothesen, die aber aus Mangel an hinlänglichen Datis noch zu gewagt sind, um sie dir mitzuteilen. Deine fast ausschließende Anhänglichkeit an Wieland erregt einige Besorgnisse bei mir, über die ich eine befriedigende Antwort von dir wünschte. Alles kommt darauf an, ob Wieland mehr als ein geschickter Künstler, mehr als ein ausgebildeter Mensch ist. Wäre er nur dies, so könnte es leicht kommen, dass du ihm das, was er an Geschmack, Belesenheit, Kunstfertigkeit in einigen Gattungen, Studium der Form, kurz an Kultur als Mensch und Künstler vor dir voraus hat, zu hoch anrechnetest, dass es ihm gelänge, dich zu sich herabzuziehen, da er sich zu dir nicht aufschwingen könnte, dass er dich endlich dahin brächte, dich unter das Joch einer ängstlichen, auf Konvention gegründeten Kritik zu beugen und deinen schönsten Sünden zu fluchen. Ich kenne kein Produkt von Wieland, das sich durch Größe auszeichnete, und es sollte mich daher sehr wundern, wenn er für fremde Größe echtes Gefühl hätte. Hast du ihn auch geprüft, ob es der Gehalt deiner Ideen oder deine Talente in Ansehung der Form sind, was er an dir schätzt? Ich gebe zu, dass es Gewinn für dich ist, wenn sein verfeinerter Geschmack dich auf Fehler in deinen Arbeiten, in Rücksicht auf Zweckmäßigkeit, in Anordnung des Ganzen, auf Präzision des Ausdrucks, auf relative Wahrheit des Gedankens, aufmerksam macht, die dir entwischt sind. Aber es gibt eine Verzärtelung des Geschmacks, bei der jede Größe Karikatur scheint, die jede Idee zurückweist, welche keiner niedlichen Einkleidung fähig ist, und selbst eine zu ängstliche Beobachtung aller Kunstvorteile muss die Begeisterung lähmen. Wer ein Raphael sein kann, darf kein Correggio werden wollen. Mag dieser immer für den Künstler in der Art der Darstellung Vorzüge haben, jener wird unter den edleren Menschen aller Zeitalter nie seine Wirkung verfehlen. Ich komme immer darauf zurück, dass du Herder nicht vernachlässigen solltest. Er hat Proben eines emporstrebenden, vielumfassenden Geistes gegeben. Eure Köpfe, dächte ich, müssten sich gegenseitig befruchten. Wie ich mir Herder denke, so kann er dir kecker unter die Augen treten als Wieland, und je weniger ihr miteinander kollidiert, desto mehr unerwartete Berührungspunkte müsst ihr gegenseitig finden. Auf deine Niederlande bin ich sehr begierig. Wäre es nicht möglich, dass du mir das Manuskript schicken könntest? Es sollte mit umgehender Post wieder zurückgeschickt werden. Dass du aus dem Oberon eine Oper machen willst, behagt mir nicht. Warum nicht selbst ein Sujet erfinden? Mich deucht immer, dass du in der Idee des Ganzen und der dramatischen Anordnung glücklicher sein würdest, als in Ausarbeitung der einzelnen Stücke nach dem Wunsche des Musikers. Auch musst du einen berühmten Komponisten anstellen. Naumann wird gern für dich arbeiten. Warum willst du dich mit einem Anfänger einlassen? Hast du gelesen, dass der Kaiser deinen Fiesco mit aller Pracht bei den jetzigen Feierlichkeiten aufführen lässt und selbst das Stück abgekürzt hat? Wäre dies nicht ein Moment, wegen des Carlos in Wien Schritte zu tun? Von Koch habe ich noch keine Nachricht. Naumann hat einen Brief vom König, dass er ihm längere Zeit lässt, weil die Oper erst den 16. Oktober aufgeführt werden solle. Also unterbleibt unsere Reise wenigstens für jetzt. Die Arie aus der Nina, die Schubertsche Komposition der Freude und was du sonst von Weimarschen Sachen zu schicken hast, lass mir doch so bald als möglich zukommen. Hubers Stück scheint dir und Wieland nicht gefallen zu haben. Ich wünschte, deine Meinung darüber bestimmt zu wissen. Mir deucht doch wahrer Gehalt darin zu sein. Noch scheint die Abreise im Februar am wahrscheinlichsten. Er wird vermutlich nicht mit Bühnau, sondern vorher reisen. Bei uns ist nichts vorgefallen. Dein Landsmann ist noch hier und hat uns mit einem anderen Schwaben, Wiedemann, bekannt gemacht, der auf der Bergakademie in Freiberg sich aufhält. Er scheint ein bescheidener, verständiger junger Mann zu sein, aber Pfaff hat mehr Feuer. Beide sprechen mit so viel Wärme von der Stuttgarter Akademie und Pfaff besonders vom Herzog, dass ich am Ende mich für den Letzteren wohl gar noch interessieren würde, wie ich nimmermehr gedacht hätte. Er scheint durch seinen Stand begeistert worden zu sein. Es ist wenigstens ein Analogon von Größe, eine gewisse Fürstlichkeit in seinen Handlungen. Redon geht in einigen Wochen von hier ab. Er hat Geschmack am Magnetismus gefunden und wird auf seiner Reise Beobachtungen darüber sammeln. Ich bin begierig, ob er über Merkwürdigkeiten dieser Art etwas Interessantes erfahren wird. Ich habe ihm so viel Fingerzeige dazu gegeben, als ich gekonnt habe. Lebe wohl, alle Grüßen, Charlotten empfiehl mich. K.